Ich weiß, in dieser Stadt wohnt sie. Wir sind so krank, da irrt sich nie. Ich frage mein Herz, es windet zu ihr. Sie wohnt in dieser Stadt irgendwo. Das war ein Tag, als sie mir zugelacht. Ich muss sie wiedersehen, hab ich gedacht. Seit dieser Stunde such ich sie und eines Tages find ich sie, dann ist ihr Lächeln mir für immer nah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Morgen fing so herrlich an. Was ich erträumt, geschah mir dann. Ich sah ihr Gesicht im Menschengewirr. Das machte mich so froh, ja, so froh. Das war ein Tag, als sie mir zugelacht. Ich muss sie wiedersehen, hab ich gedacht. Seit dieser Stunde such ich sie und eines Tages find ich sie, dann ist ihr Lächeln.